vermieden, verwirrt und zweifelhaft. Wohin diese Idee lenken soll, wohin, wohin den Schritt er lenken soll. Vergebens sucht er den Weg, ihn leitet weder Pfad noch Spur. Ihn leitet weder Pfad noch Spur. Vergebens sucht er den Weg, ihn leitet weder Pfad noch Spur. Vergebens strenget er sich an und wartet durch den tiefen Schnee, und wartet durch den tiefen Schnee. Er findet sich immer mehr verirrt, er findet sich immer mehr verirrt. Jetzt sinket ihm der Mut und Angst beklemmt sein Herz, da er den Tag sich neigen sieht und Müdigkeit und Frost ihm alle Glieder lähmt. Jetzt sinket ihm der Mut und Angst beklemmt sein Herz. Doch plötzlich trifft sein spähend Aug der Schimmer eines nahen Lichts. Vor Freude pocht sein Herz.